Erster, du sollst keine Lügen erzählen. Hilf niemandem, der etwas Schlechtes tut. Ändere das Recht nicht. Zweiter, tue nichts Böses mit vielen Leuten. Sage vor Gericht nicht die Unwahrheit. Folge nicht nur der Mehrheit. Dritter, hilf vor Gericht nicht nur reichen Leuten. Vierter, wenn du den Ochsen deines Feindes findest. Oder seinen Esel, der sich verirrt hat. Bringe sie ihm zurück. Fünfter, wenn der Esel deines Feindes mit Last hingefallen ist. Geh nicht einfach vorbei. Hilf ihm, den Esel aufzuheben. Sechster, ändere das Recht des Armen nicht. Auch wenn er vor Gericht ist. Siebter, sei nicht dabei, wenn Lügen erzählt werden. Verurteile keine unschuldigen Menschen. Ich lasse keinen Schuldigen frei. Achter, nimm keine Geschenke an. Geschenke machen Menschen blind. Sie ändern das Recht. Neunter, behandle Fremde nicht schlecht. Ihr wisst, wie sich Fremde fühlen. Ihr wart selbst Fremde in Ägypten. Zehnter, 6 Jahre lang sollst du dein Land bebauen. Du sollst die Ernte sammeln. Elfter, im 7. Jahr soll das Land ruhen. Arme Leute können dort essen. Wilde Tiere können den Rest fressen. Mache das Gleiche mit deinem Weinberg. Auch mit deinem Ölgarten. 12. 6 Tage sollst du arbeiten. Am 7. Tag sollst du ruhen. Dein Rind und dein Esel sollen ruhen. Dein Diener und der Fremde sollen sich ausruhen. 13. Passt gut auf, was ich euch gesagt habe. Nennt keine Namen anderer Götter. Sprecht nicht über sie. 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. 15. Feiert das Fest des Brotes ohne Hefe. Esst 7 Tage lang Brot ohne Hefe. Das habe ich euch gesagt. Im Monat Abib seid ihr aus Ägypten gegangen. Kommt nicht ohne Geschenk zu mir. 16. Feiert das Erntefest, wenn ihr das erste Korn erntet. Feiert auch das Erntefest am Ende des Jahres. Dann holt ihr alles vom Feld. 17. Dreimal im Jahr sollen alle Männer vor dem Herrn Jahwe erscheinen. 18. Bringt mir kein Opferblut mit Brot mit Hefe. Das Fett vom Opfer soll nicht bis zum nächsten Tag bleiben. 19. Bringt das Beste von eurer Ernte zum Haus von Jahwe. Koche ein junges Tier nicht in der Milch seiner Mutter. 20. Ich sende einen Engel vor dir her. Er soll dich auf dem Weg beschützen. Er bringt dich an den Ort, den ich bestimmt habe. 21. Höre auf den Engel und gehorche ihm. Sei nicht ungehorsam. Er wird eure Fehler nicht vergeben. Denn er spricht für mich. 22. Wenn du dem Engel gehorchst. Und alles tust, was ich sage. Dann werde ich deine Feinde bekämpfen. Ich werde die angreifen, die dich angreifen. 23. Mein Engel wird vor dir herziehen. Er führt dich zu den Amoritern, Hethitern, Pheresitern. Auch zu den Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern. Ich werde sie vertreiben. 24. Bete ihre Götter nicht an. Dient ihnen nicht. Macht nicht, was sie tun. Zerstört ihre Götterbilder. Zerbrecht ihre Steine. 25. Dient Jahwe, eurem Gott. Er wird euch viel zu essen und zu trinken geben. Ich halte Krankheiten von euch fern. 26. Keine Frau in eurem Land wird keine Kinder haben. Ich lasse euch lange leben. 27. Ich sende große Angst vor euch her. Alle Völker, zu denen ihr kommt, werden verwirrt sein. Alle eure Feinde werden vor euch weglaufen. 28. Ich sende große Insekten vor euch her. Sie sollen die Heviter, Kanaaniter und Hethiter vertreiben. 29. Ich werde sie nicht in einem Jahr vertreiben. Sonst wird das Land leer. Dann kommen zu viele wilde Tiere. Das ist schlecht für euch. 30. Ich werde sie langsam vor euch vertreiben. Bis ihr genug Leute seid. Dann könnt ihr das Land bewohnen. 31. Ich mache euer Land groß. Vom Schilfmeer bis zum Philistermeer. Von der Wüste bis zum Fluss Euphrat. Ich gebe euch die Menschen im Land. Ihr sollt sie vertreiben. 32. Macht keine Verträge mit diesen Menschen. Macht keine Verträge mit ihren Göttern. 33. Sie sollen nicht in eurem Land leben. Sonst verführen sie euch. Dann betet ihr ihre Götter an. Das wird euch schaden.